4. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Knecht Ruprecht in Nöten von Paula Demel. Knecht Ruprecht kratzt sich seinen Bart und rückt zurecht die Brille. Ihr Engelskinder, lärmt nicht so, seid mal ein bisschen stille. Kommt rückt hübschartig zu mir ran, seht euch mal das Bastelbuch an. Was steht hier auf dem ersten Blatt? Was auf dem zweiten, dritten? Was steht am Ende von dem Buch? Was steht hier in der Mitte? Ach, Weihnachtsmann, wir bitten sehr, schick uns doch mal das Luftschiff her. Hans möchte nach Amerika und Fritz zu Tante Lotte. Kurt durch die Luft zu Großpapa, Marie zum lieben Gotte. Georg will bloß nach Neuruppin mit Zeppelin, mit Zeppelin. Ach, Zeppelin, du Zaubermann, es ist aus der Haut zu fahren. Das ganze, liebe kleine Pack will bloß noch Luftschiff fahren. Dein Fahrzeug ist ja viel zu klein, da gehen nicht alle Kinder rein. Ihr Engelskinder, helft mir doch in meinen Weihnachtsnöten. Baut mir ein Luftschiff, riesengroß, mit 100.000 Böten. Lasst lustig die Propeller gehen, da sollt ihr mal die Freude sehen. Hurra! Schreit da die Engelschar, wir helfen, alle, alle! Nach 3 Tagen, blitzeblank, steht's Luftschiff in der Halle. Dankeschön, sagt Ruprecht, fährt hinab, holt alle Jungs und Mädels ab, zu Flugfahrt durch die Welten. Ob sie sich nicht erkälten? Ende von Knecht Ruprecht in Nöten. Gelesen von Franzer.